Verschiedene Arten des Gebets. Verschiedene Arten der Kommunikation mit Gott. Darum geht es jetzt noch in der zweiten Stunde. Ich hatte jetzt am Ende der ersten Stunde hatte ich schon eine verbale Art der Kommunikation mit Gott angesprochen. Das ist die Anbetung, ja? Die Ausrichtung kann man auch sagen. Ausrichtung auf Gott, Ausrichtung auf seine Herrlichkeit, Ausrichtung auf seinen Namen, Ausrichtung auf ihn einfach, ja? Seinen Namen groß machen, das ist ein sehr guter Einstieg immer in die Kommunikation mit Gott. Es ist interessant, dass die Briefe, die Paulus zum Beispiel geschrieben hat, ganz, ganz oft beginnt es so mit einigen Zeilen Anbetung. Ja? Zum Beispiel Epheserbrief, ne? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann wird erstmal ein paar Zeilen lang aufgezählt, was Gott alles für uns getan hat. Ja? Das heißt, es ist eine Form des Lobpreises und der Anbetung. Das heißt, er beginnt gerne mit Lobpreis und Anbetung. Und genauso ist es, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, ist Lobpreis und Anbetung sicher ein guter Einstieg. Das heißt jetzt nicht, dass Gott keine Freude an deinen Gebeten hat, wenn du nicht vorher so und so lange angebetet hast. Aber also es ist kein Schema. Aber es ist durchaus eine sinnvolle Sache. Okay? Lobpreis und Anbetung. Ein zweiter wichtiger Aspekt vom Gebet, Lobpreis und Anbetung, da sprichst ja du zu Gott. Ein zweiter wichtiger Aspekt vom Gebet ist, wo nicht nur du zu Gott sprichst, sondern wo du auf Gott hörst. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz stark unterschätzte Form des Gebets ist. Viele Christen denken, sie müssen immer beten. Also sie müssen immer sprechen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sie müssen reden, ja? Sie müssen etwas sagen. Sei es jetzt Bitten, Fürbitten, da komme ich gleich noch zu. Bitten, Fürbitten, Lobpreis, Anbetung, Proklamation und so weiter. Und so wichtig das ist, ich glaube, mindestens genauso wichtig ist dein hörendes Herz. Das heißt, Kommunikation ist ja nie eine Einbahnstraße. Ja, wenn du es wäre komisch auch zum Beispiel, wenn du, ich sage jetzt, ich habe eine gute Beziehung zu Manfred und die besteht eigentlich immer darin, dass er eigentlich immer stumm ist wie ein Fisch und ich rede einfach immer und rede und rede und rede und rede und rede. Und das wäre keine gesunde Beziehung, sage ich mal. Es wäre irgendeine Art der Beziehung, aber es wäre keine sehr gesunde Beziehung. Weil Beziehung besteht ja auf Kommunikation. Das heißt, sehr wichtig ist, dass wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, ist, dass du davon ausgehst, dass Gott auch mit dir reden will. Amen. Und weißt du, was sogar vom Wort Gottes her die Wahrheit ist? Gott redet die ganze Zeit. Gott redet, weißt du, Gott ist wie ein Radiosender, der permanent sendet. Die Frage ist nur, sind wir auf seine Frequenz eingetunt? Im Endeffekt ist es so, wenn du dich ausrichtest auf Gott, durch zum Beispiel Lobpreis und Anbetung, wie ich es am Ende der ersten Stunde gesagt habe, wenn du dich ausrichtest auf Gott, dann kannst du zu 100% davon ausgehen, dass Gott zu dir redet. Viele Christen fragen oft, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Wie kann ich wissen, dass Gott zu mir redet? Wie höre ich Gott? Und ich sage immer, die beste Antwort ist erstmal die, du musst zuallererst dir sicher sein und glauben, dass Gott zu dir redet. Verstehst? Und alles andere ist fast Automatismus. Du musst glauben, dass du als Sohn Gottes tatsächlich von ihm, dem Herrn des ganzen Universums, für würdig erachtet worden bist, dass er zu dir redet. Du musst dir 100% sicher sein. Und wann bist du dir 100% sicher? Dann, wenn du es im Wort Gottes siehst. Amen. Also, nimm dir Johannes 5, Vers 19. Johannes 5, Vers 19 und 20. Da heißt es, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater im Himmel tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Und dann kommt, da hören viele Christen auf mit Lesen und sagen dann, ja, aber ich sehe immer gar nicht, was der Vater tut. Also weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Was ist, wenn ich nichts sehe? Was ist, wenn ich nichts höre? Was ist, wenn Gott zu mir nicht redet? Dann musst du dir Vers 20 nehmen. Okay? Vers 20 heißt es nämlich weiter. Denn der Vater hat den Sohn lieb. Bist du ein Sohn? Ja. Halleluja. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese, also als die, die bisher schon passiert sind, zeigen, damit ihr euch wundert, also damit die Welt sich wundert. In anderen Worten, Gott sagt dir, er liebt dich und deswegen zeigt er dir alles, was er tut. Amen. Die Frage, ob du die Stimme Gottes hörst oder nicht, erübrigt sich. Die Frage ist, bist du ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes? Johannes 10, 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme, also von mir aus ein Schaf Gottes, was auch immer. Ich bin ein kleines Schaf auf seiner Weide. Was auch immer. Auf jeden Fall, die Frage ist ja nur, gehörst du zu Gott, lebt Gott in dir, lebt Jesus in dir oder lebt er nicht in dir? Wenn er in dir lebt, dann kannst du glauben, dass du Gott hörst. Aber bitte mach nicht den Umkehrschluss. Ja, ich höre ihn nicht, deswegen bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob überhaupt Jesus in mir lebt. Das ist die größte Dummheit, die du dir machen kannst. Verstehst du? Alles, was du glaubst, muss auf dem Wort Gottes basieren. Und wenn das Wort Gottes sagt, Johannes 1,12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, dann bist du in dem Moment, wo du ihn aufgenommen hast, ein Kind Gottes. Das musst du nie wieder anzweifeln. Amen, weil das sagt das Wort Gottes. Und wenn du ihn aufgenommen hast und damit ein Sohn Gottes bist, dann musst du auch nie wieder anzweifeln, dass Gott zu dir redet. Hey! Ein kleines Problem könnte darin bestehen, dass du ihn nichts fragst. Verstehst? Gott antwortet sehr gerne auf Fragen. Du musst ihn einfach nur mal was fragen und dann wirst du sehen, ob er redet. Ich habe festgestellt, eine der besten Methoden, mit Gott, eine Kommunikation mit Gott in Gang zu bringen, ist einfach ihn Sachen zu fragen. Zum Beispiel frage ich ihn, Herr, was tust du gerade momentan? Zum Beispiel in Deutschland. Oder ich frage ihn, Herr, was tust du momentan in unserer Gemeinde? Oder Herr, was tust du momentan gerade in meinem Leben? Oder was willst du tun? Ich stelle ihm Fragen. Und ich sagte, er hat mir immer geantwortet. Das ist interessant. Er hat mir nur so selten geantwortet, wenn ich ihn nichts gefragt habe. Gott ist ein Gentleman, er antwortet nicht auf nicht gefragte Fragen. Das heißt, du fragst ihn Dinge. Sagst ihm, was soll ich tun in dieser Situation? Was kommt? Ein von einem Frieden begleiteter Eindruck, ein Wort, das in deinen Geist kommt, ein Bibelvers, den er dir zeigt, ein Empfinden einfach von Frieden über einer bestimmten Richtung. Und dann sagst du mir, du hörst nicht die Stimme Gottes. Natürlich, die ganze Zeit redet er zu dir. Halleluja. Du musst dich nur dafür öffnen, du musst dich dafür bereit machen. Salomo sagte, Herr, gib mir ein hörendes Herz. Was ist ein hörendes Herz? Ein hörendes Herz ist ein Herz, das etwas hören will. Das übrigens auch das tun will, was es hört. Das gehört auch zum hörenden Herzen. Weil wenn du, sagen wir mal, ständig Gott fragst, Herr, was soll ich tun? Und dann sagt er dir immer was und du machst es nie. Dann sagt Gott auch irgendwann mal, ah, da rede ich ja gegen die Wand. Ich glaube, ich tue mal eine Zeit lang mich ein bisschen zurückziehen. Weil wenn er immer nicht das macht, was ich sage, dann ist es ja noch schlechter für ihn, als wenn ich gar nichts sage. Also sage ich lieber gar nichts. Aber wenn du sagst, ja, Herr, ich habe dieses hörende Herz. Herr, sprich zu mir. Weißt du, die Sache ist die, wir bleiben zu oft im Allgemeinen. Wir setzen uns hin und sagen, Herr, sag mir irgendwas. Zeig mir irgendwas. Lass mich irgendwas hören. Und dann schauen wir und dann hören wir und dann plötzlich riechen wir das Mittagessen. Oh, dann fällt uns ein, oh, da hat gerade einer was im Facebook geschickt. Und schwupp, und dann sagen wir hinterher, Gott hat nicht zu mir geredet. Aber weißt du, der Punkt ist der, wie in der Beziehung auch, ich antworte ja auch nicht auf Fragen, die nicht gestellt wurden in einer persönlichen Beziehung. Also ist eine Frage stellen eine sehr gute Möglichkeit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Amen. Frag Gott was. Das kannst du dir notieren. Ich werde Gott viele Fragen stellen. Immer wieder, weißt du, Gott will immer wieder reden. Gott will ständig reden. Gott will immer wieder neu reden. Weißt du, die Sache ist, die wir fragen ihn zu wenig. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und er werdet finden. Wenn du nichts weißt, wenn du sagst, ja, ich weiß gar nicht, was soll ich ihn fragen, dann sag einfach, Heiliger Geist, was soll ich Gott fragen? Ja, der Heilige Geist gibt ja auch die Fragen ein. Schicki. Ja, wirklich. Muss konkret, weißt du, manchmal ist es so, da sage ich einfach, Heiliger Geist, in welche Richtung soll ich mich momentan ausstrecken? Soll ich mich ausstrecken nach einem Wort der Erkenntnis? Soll ich mich ausstrecken nach einer Wunderwirksamkeit? Soll ich mich ausstrecken nach einem Wort aus der Bibel? Soll ich mich ausstrecken nach einer Lehre? Wonach soll ich mich ausstrecken? Und dann kommt erstmal der Eindruck, wonach ich mich ausstrecken soll. Und dann strecke ich mich aus. Und wie strecke ich mich aus? Indem ich ihn wieder frage. Dann sagt er mir zum Beispiel, streck dich aus nach, Beispiel, streck dich aus nach dem prophetischen Fluss meines Geistes zum Beispiel. Ja? Dann sage ich, okay, Herr, dann strecke ich mich jetzt aus nach dem prophetischen Fluss deines Geistes. Dann fange ich an, in Sprachen zu beten und fange es an, anzufahren. Und dann sage ich, okay, Herr, irgendwann sagt der Heilige Geist, so, jetzt prophezei einfach. Und dann sage ich, gut, dann fange ich einfach an, Dinge zu prophezeien oder zu proklamieren, kannst du auch sagen. So wie sie mir der Geist gibt, dann fange ich einfach an, irgendwelche Dinge zu sprechen. Egal, weißt du, es kann bei dir was ganz anderes sein wie bei mir. Aber du fängst einfach an zu sprechen. Und plötzlich merkst du, während du sprichst, du bist irgendwie eingeklinkt. Da ist was drauf. Du bist eingeklinkt. Du bist online mit Gott, du sprichst nicht einfach nur Worte, sondern du sprichst Dinge aus dem Fluss des Geistes heraus. Und dann stellst du ihn vielleicht Fragen und dann sagst du, ja Herr, was ist denn damit? Was sagst du denn dazu? Halleluja. Du kannst ihn auch Dinge fragen über andere Menschen zum Beispiel. Vielleicht hast du mit jemandem ein spezielles Problem. Frag ihn doch mal, wie Gott diese Person sieht. Frag ihn einfach mal, wie er die Person sieht. Hast du schon mal dran gedacht? Frag ihn einfach mal, Herr, wie siehst du denn eigentlich? Der würde schon was sagen. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht sagen wird, ich hasse ihn. Weil es wird seinem Wort widersprechen. Also wenn du das gern hören willst, weil du gerade ein Problem mit der Person hast, dann frag ihn lieber nicht, weil das würde er nicht sagen. Okay? Aber verstehst du, dieses Fragen stellen ist tatsächlich ein Schlüssel, um die Stimme Gottes zu hören. Wichtig ist immer, alles was du hörst, wenn es von Gott kommt, ist mit einem tiefen inneren Frieden begleitet. Alles, was so laut, drängend, massiv, drückend vielleicht sogar ist, so vielleicht sogar verdammend ist, kannst du davon ausgehen, ist nicht die Stimme Gottes. Das ist immer ein wichtiges Unterscheidungskriterium. Kolosser 3,15. Der Friede Gottes sei der Schiedsrichter in eurem Herzen. Alles, was von diesem Frieden nicht begleitet, das kannst du vergessen. Ja? Weil manchmal kommen Leute und sagen, ja, dann habe ich ganz laut die Stimme gehört, gib der Person das prophetische Wort weiter. Und dann hat die Person gesagt, ich will es aber nicht hören. Dann habe ich es trotzdem weitergegeben. Sage ich dir, ist nicht Gott. Niemals. Amen. Weil Gott zwingt dich nicht. Verstehst? Wenn du nicht anders kannst, dann ist sowieso von vornherein nicht Gott. Weil Gott lässt immer die freie Entscheidung. Gott lässt dich immer auch die Gabe untertan sein. Verstehst? Das heißt, wenn jemand, selbst wenn du ein prophetisches Wort hast für jemanden als Beispiel, aber die Person will es nicht hören, dann hat Gott kein Problem damit zu sagen, okay, freie Entscheidung. Wenn es wirklich von Gott war, wäre es gut gewesen, wenn es gehört hätte, aber habe ich auch kein Problem damit. Die Stimme, die dir dann sagt, wenn du das nicht weitergibst, mache ich dich verantwortlich, ist der Teufel. Amen. Der arbeitet mit Verdammnis. Immer. Ja, immer der Druck ist der Teufel. Die Freiheit und der Friede ist Gott. Und mit Freude ist normalerweise auch begleitet. Sogar wenn Gott dich korrigiert, sogar wenn Gott dir Dinge sagt, hey, das muss aber anders werden, dann kannst du noch dabei lachen, weil du spürst, Gott hat zu dir geredet. Gott, wenn Gott zu dir redet, das fühlt sich immer gut an. Das heißt nicht, dass es nicht korrigierend sein kann, das heißt nicht, dass es nicht klar sein kann, das heißt nicht, dass er dir nicht Dinge sagen kann, naja, also das wäre aber jetzt auch mal an der Zeit oder so. Ne? Das schon. Aber es ist immer mit einer Leichtigkeit, einer Freude und einem Frieden begleitet bei Gott. Weil du bist seine Tochter, seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Er liebt dich und du hast eine persönliche Beziehung zu ihm als deinem Vater und er zu dir als seinem Kind. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Das heißt, Stimme Gottes hören, mit Gott sprechen. Austausch mit Gott ist dann die nächste Stufe. Austausch mit Gott. Du fragst ihn Dinge, er antwortet, du sagst, du erzählst ihm vielleicht auch Dinge. Verstehst du? Manchmal musst du ihm einfach Dinge erzählen. Man sagt ja nicht umsonst, ihm dir Dinge von der Seele reden. Weißt du, das ist auch manchmal. Ich habe Situationen erlebt, da wusste ich gar nicht mehr, wo mir der Kopf stand, weil alles so durcheinander war. Und da hat es mir einfach geholfen, dass ich einfach laut all das ausgesprochen habe, was mir auf der Seele lag. Habe ich gesagt, Herr, und da weiß ich nicht, was ich machen soll. Und jetzt sag mir bitte, wie soll ich das und das und das und das. Und habe ich es einfach so lang laut ausgesprochen und plötzlich irgendwann war meine Seele leer und frei und dann konnte ich Gott hören. Also du darfst Gott dein Herz ausschütten. Ist durchaus so. Ich meine, du sollst nicht respektlos sein, nicht mit Anklagen oder sonst irgendwas, damit kommst du nicht durch. Aber du kannst dir ruhig die Dinge von der Seele sprechen. Du kannst sagen, ja, wie ist, und Herr, das und das und das und das und das und sprichst einfach die Dinge aus und es hilft dir. Du lässt sie los und dann kann er zu dir sprechen. Von Mose heißt es, In 2. Mose 33, 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ich glaube, dass das eine Ebene der Beziehung ist zu Gott, nach der wir uns ausstrecken können. Die noch nicht immer so erreicht ist, aber die wir immer mehr erreichen. Halleluja, Freundschaft mit Gott, persönliche Freundschaft. Weißt du, wo du kannst sogar mit Gott einen Witz machen mal. Gott erzählt ja auch manchmal Witze. Gott erzählt dir lustige Sachen. Also Gott hat schon so lustig zu mir gesprochen. Wirklich. Ja. Der ist sehr locker, verstehst du? Der ist nicht verkrampft. Ja. Das Verkrampft ist meistens auch nicht Gott. Ja. Immer nur so, schwer. Das ist nicht unbedingt Gott, sondern Gott ist sehr locker teilweise. Und er lädt dich wirklich ein in diese Freundschaft. Ich glaube, dass Freundschaft sogar noch etwas ist, was die Sohnschaft vom Bewusstsein her ergänzt in einer gewissen Weise. Weil Freundschaft hat was mit, sage ich mal, so gesehen, Söhne kannst du dir nicht aussuchen. Freunde suchst du dir aus. Amen. Dein Sohn ist, wie er ist. Also du hast ihn gezeugt und damit ist er da. Okay, kannst du nicht mehr aussuchen. Wenn du ihn gezeugt hast, ist er da. Okay. Freunde kannst du dir aussuchen. Ich glaube, dass Gott uns für eine Ebene der Freundschaft mit sich bestimmt hat. Wir sind Söhne, absolut. Und das ist unser Grundbewusstsein und das ist unsere Grundbasis. Aber ich glaube, dass es auf der Beziehungsebene eine Ebene gibt, wo wir einfach diese Freundschaft mit Gott kennenlernen. So wie Abraham. Von Abraham ist auch davon die Rede. Abraham war ein Freund Gottes. Deswegen sagt Gott, als er Sodom und Gomorra zerstören will, sagt er zu sich selbst, heißt es in der Bibel, wie sollte ich vor meinem Freund Abraham verbergen, was ich vorhabe? Stell dir mal vor, so eine Beziehung zu Gott, dass Gott dir nichts mehr vorenthält, was er tut. Er bespricht es erstmal mit dir. Er hat es erstmal mit Abraham besprochen. Er hat gesagt, also so sieht es aus, Sodom und Gomorra und überhaupt, und das will ich jetzt zerstören. Und dann hat Abraham erstmal gesagt, Einspruch! Und hat erstmal mit ihm verhandelt. Also man sagt, ja, aber was ist, wenn 50 Gerechte in der Stadt sind und so? Okay, hat Gott gesagt, gut, wenn 50 Gerechte sind, werde ich es verschonen. Und hat Abraham weiter mit ihm gehandelt. Und Gott hat nicht gesagt, Abraham, was fällt dir eigentlich ein, hier einfach mit mir das so zu verhandeln? Ich bin Gott und du bist nur ein Mensch, was willst du eigentlich? Nein, Gott hatte ein Bewusstsein in Bezug auf Abraham, dass Abraham sein Freund ist. Mit dem kannst du dich unterhalten. Mit dem kannst du reden und der kann dir sogar Dinge sagen. Von Mose heißt es an einer Stelle, Gott sagt zu Mose, ich werde dieses Volk Israel vernichten. Und dann sagt Mose, das sollst du niemals tun. Was würden die Heiden sagen, wenn du jetzt dein Volk vernichtest? Würde dir das Ehre machen? Und dann sagt Gott, okay, hat eigentlich recht. Und macht es nicht. Ja, ich meine, so ist es. Kannst nachlesen. Verstehst? Das ist eine Ebene der Intimität, des persönlichen Kennens Gottes. Ich glaube, in die Richtung will er uns entwickeln. Amen. Immer mehr. Halleluja. Austausch mit Gott. Glaube das, es beginnt immer mit Glauben. Glaube das, dass Gott es mit dir will. Glaube das, weißt du, du solltest auch nicht sagen, ja, alle sind Söhne, aber ich bin halt kein Freund. Jeder ist ein Sohn, aber ich bin halt kein Freund. Ich habe es noch nicht verdient. Nein, auch das liegt in deiner Sohnschaft mit drin. Die Freundschaft, weißt du, so wie Jesus ist, so bist du in dieser Welt. Würdest du sagen, dass Jesus der Freund des Vaters war? Er war der Sohn des Vaters, aber er war auch der Freund des Vaters. Halleluja. Deswegen konnte Jesus sagen, als er dem Lazarus gegenüberstand, dem Toten oder dem Grab gegenüberstand, konnte er sagen, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber nur um der umherstehenden Willen, sage ich jetzt mal, Lazarus, komm heraus. Aber der wusste schon, aus seiner Freundschaftsbeziehung mit Gott heraus, wusste er schon, dass Gott ihn erhören wird. Weißt du kannst wissen, wenn du aus dem Heiligen Geist raus sprichst, wenn du im Geist sprichst, wenn du im Geist betest, wenn du im Geist Dinge mit Gott verhandelst, mit Gott besprichst, dass sie 100% so werden. Amen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, heißt es, der wird bitten, was er will und es wird ihm werden. Halleluja. Das heißt, da ist tatsächlich eine enorme Vollmacht in dir. Eine enorme Möglichkeit, weißt du, diese Welt zu verändern. Dein Sprechen verändert die Welt. Deine Bitten verändern die Welt. Das ist die nächste Form des Gebets, auf die ich eingehen möchte. Bitten. Bitten. Das ist ja eigentlich das, was normalerweise verengt, der Otto-Normalverbraucher verengt Gebet eigentlich auf Bitten. Sag, okay, Gebet heißt, ich bitte Gott um was. Aber es ist nur ein Teil. Aber es ist ein wichtiger Teil. Und es ist wichtig, dass wenn du bittest, wenn du Gott um etwas bittest, tu es immer im Bewusstsein von Johannes 15, 7. Was steht da? Ich habe es gerade schon gesagt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch werden. Halleluja. Bevor du irgendeine Bitte sprichst, mach dir das vorher bewusst. Du bittest im Namen Jesus aus ihm heraus, in der Gemeinschaft mit ihm heraus, und was du bittest, wird dir werden. Halleluja. Das heißt, Bitte, und das ist auch ein häufiges Missverständnis, Bitte ist nicht, oder Bittgebet, sage ich mal, ist nicht ein Betteleigebet. Man muss bitten und betteln ganz stark voneinander unterscheiden. Betteln ist eines Sohnes unwürdig. Betteln hat keine biblische Grundlage. Jesus sagt in Markus 11, 24, sagt er, wenn ihr eine Sache bittet, glaubt, dass ihr sie empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, er spricht immer nur von Bitten im Glauben. Ein Glaubensgebet. Bittgebete sind Glaubensgebete. Ansonsten sind es Bettelgebete und die taugen nichts. Amen. Weil ohne Glauben ist es unmöglich. Ja? Bettelei gehört nicht zu uns. Bettelei hat nicht die Verheißung Gottes. Aber Bitten hat die Verheißung Gottes. Bitten im Namen Jesus hat die Verheißung Gottes. Und zwar eine solche gewaltige Verheißung, dass du wissen kannst, dass was du bittest, wird dir werden. Halleluja. 1. Johannes 5, 14 bis 15 ist auch eine starke Stelle dazu, zu deiner Gebetserhörung. Halleluja. Da kannst du dich auch drauf stellen. 1. Johannes 5, Vers 14 heißt es, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir auch, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Das heißt, du gehst weg von deinem Bittgebet, du hast ein Bittgebet gebetet und dann stehst du auf und du stehst auf in der Gewissheit, dass du es hast. Was sagst du da noch? Danke. Amen. Wichtig beim Bittgebet ist übrigens auch, dass du eben nach dem Willen Gottes bittest. Das heißt, du solltest nicht um Dinge bitten, die dir sowieso schon gehören. Das wäre auch verkehrt. Wenn das Wort Gottes zum Beispiel sagt, dass dir durch seine Wunden Heilung geworden ist, als Sohn Gottes, dann solltest du Gott nicht um Heilung bitten, sondern du solltest ihm für Heilung danken. Das ist ein Unterschied. Es ist wichtig, dass du einen Unterschied machst, wofür du bittest. Wenn du jetzt für jemand anders bittest, der vielleicht noch nicht gläubig ist zum Beispiel, dass er sich bekehrt, dann kannst du Gott bitten. Okay, weil das hast du noch nicht, vom Wort her gehört es dir noch nicht. Wenn du bittest, sagen wir mal zum Beispiel, dass sich die oder die Situation bei dir am Arbeitsplatz verändert, dann hast du nicht unbedingt vom Wort Gottes her die Gewissheit, dass du schon empfangen hast, bevor du es gebeten hast. Also kannst du es bitten. Aber die Dinge, die dir vom Wort Gottes her schon gehören, für die sollst du nicht bitten. Also Söhne Gottes sollten nicht um Heilung bitten, geschweige denn betteln. Sondern sie sollten für Heilung danken, sie sollten sagen, danke Vater für deine Heilung, danke, dass ich durch deine Wunden geheilt bin, du solltest dich darauf stellen, danke Vater, dass ich versorgt bin, du musst nicht um Versorgung bitten, weil Gott sagt, ich bin dein Versorger, Gott sagt, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit trachtest, wird dir alles andere zufallen, er wird all deinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, Philipper 4, 19, also kannst du ihm danken für Versorgung. Du kannst ihm danken dafür, dass du errettet bist. Du musst ihn nicht mehr bitten um Errettung, sondern du kannst ihm danken dafür, dass er Jesus gesandt hat und du errettet bist, weil du ihm glaubst. Amen. Also es ist wichtig, unterscheiden zwischen Bitten und Danken. Aber es gibt Punkte oder Gebete, Bittgebete, wo du für Dinge bitten musst, die nicht selbstverständlich sind, dass sie einfach passieren. Oder dass das Wort Gottes sagt, es gehört dir schon. Was ist dein neues Haus jetzt spezifisch zum Beispiel? Ja, ganz konkret, wenn du sagst, ja, ich möchte gerne ein neues Haus haben, dann kannst du ihn drum bitten. Du kannst dann sagen, okay, wenn du das okay hast von ihm, dass du es haben sollst, dann kannst du ihm danken dafür, dass er dir die Finanzen dafür gibt. Aber zunächst mal ist es ja nicht so, dass in der Bibel steht, ich werde Tobias im Jahr 2015 ein neues Haus geben, zum Beispiel. Wäre nicht schlecht, ne? Ja. Aber du kannst drum bitten, ja? Erweitertes Bittgebet oder sagen wir die nächste Stufe des Bittgebetes, wo du ja Dinge sprichst zu Gott, ist dann die Proklamation, wo du Dinge proklamierst. Ja? Wo du, es heißt ja im Psalm 2, Vers 8, die stärkere Form von Bitten ist, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Ja? Fordere von mir, das heißt, du rufst es herein, du forderst es, du sagst, ich fordere jetzt die Finanzen, dass sie fließen dahin, wo sie hingehören, in Jesu Namen. Ich fordere die Verlorenen herein ins Reich Gottes. Oder du kannst auch so weit gehen und sagen, ich proklamiere jetzt Erlösung, ich proklamiere Heilung, ich proklamiere Veränderung, ich proklamiere über meinem Ort, über meine Region, über meine Nation, über meinem Kontinent oder wo auch immer Gott dich einfach einsetzen will, ich proklamiere, ich spreche Dekrete sozusagen. Als Sohn hast du tatsächlich die Vollmacht, Dekrete zu sprechen und sie werden so werden, wie du es dekretierst. Hiob 22, 28, dekretiere eine Sache oder beschließe eine Sache und sie wird zustande kommen. Das ist eine gewaltige Verheißung. Das ist ein Teil deines Gebetslebens. Dekretiere, ich dekretiere viel, proklamiere. Weißt du, nicht nur floskelhaft, sondern aus dem Geist heraus. Weißt du, dekretiere, ich sage so, und heute dekretiere ich jetzt dieses neue Gemeindezentrum in Existenz. Heute dekretiere ich es jetzt und sage in Jesu Namen, ich mache diese Proklamation, das Geld kommt, die Genehmigung kommt, die offene Tür kommt, in Jesu Namen, der Verkauf kommt, alles, es kommt so, wie ich sage. Ganz einfach. Amen. Glaubst du das? Jetzt haben wir schon wieder ein Dekret gemacht. Halleluja, das war jetzt schon real. Das war jetzt schon für unser nächstes Zentrum. Halleluja. Amen. Ja, es kommt aus dem Geist, verstehst? Du proklamierst Dinge in Existenz. Du sprichst, sei dir bewusst, Tod und Leben liegt in der Gewalt deiner Sprache. Sprüche 18. Wir betonen oft, dass Tod liegt in der Gewalt deiner Sprache. Also dann nehmen wir das als Ermahnung, nichts Negatives zu reden. Aber ich sage dir, genauso sollst du dir bewusst machen, dass Leben in der Gewalt deiner Sprache liegt. Das heißt, wenn du Dinge bewegt sehen willst in deinem Leben, wenn du positiv Dinge verändert sehen willst, wenn du sehen willst, dass Durchbrüche kommen, dann sprich diese Durchbrüche. Mundfäule ist eine Krankheit im Leib Christi. Ja, ja. Sei nicht faul, weißt du, sei nicht faul, Dinge auszusprechen. Und du wirst plötzlich merken, weißt du, manchmal ist es vielleicht so, du fängst an, irgendwas zu sprechen, am Anfang spürst du noch nichts, aber dann gehst du in den Fluss des Geistes rein und plötzlich merkst du, wow, ich bin irgendwo anders, ich proklamiere Dinge und da ist ja der Heilige Geist dahinter. Das ist ja nicht einfach irgend sowas, sondern du proklamierst aus dem Fluss raus. Und dann merkst du, wow, genau so wird's. Du weißt es, die Gewissheit kommt in dein Herz. Du weißt es, glaub, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und dann stehst du drauf und dann sagst du, so, da gehe ich nicht mehr weg. Amen. Halleluja. Sag mal, ich spreche. Und es ist. Ich bitte. Und ich empfange. Weil ich im Glauben bitte. Nicht im Zweifel. Ich glaube, dass ich bitte, was ich will. Und es wird mir werden, weil ich in Jesus bin, in seinem Geist. Ich proklamiere über Nationen, Regionen, Orten, Familien, Menschenleben, Situationen, Umstände. Und sie verändern sich, so wie ich spreche, in Jesu Namen. Amen. Halleluja, so ist es, Amen. Und genau, ich sage dir, genau das Gleiche ist auch, wenn du proklamierst in Bezug auf den Teufel. Lukas 10, 19. Sieh, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Das heißt, du proklamierst die Niederlage des Teufels. Du sagst, Teufel, du bist unter meinen Füßen, ab mit dir, Geist der Störung, Geist des Hindernisses, was auch immer dahinter steckt, in Jesu Namen zerbrochen, entmachtet, gebunden in Jesu Namen. Matthäus 18, 18, was immer ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, was immer ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Das heißt, du hast mit deinem Sprechen Autorität über den Teufel und nichts wird dir schaden. Halleluja. Oh, schicki. Ich sage euch, wir verändern dieses Land allein durch unsere Sprechen. Es ist so gut. Gott hat dir einen Mund gegeben. Halleluja. Und es ist dein wichtigstes Werkzeug, wirklich als Christ, dein wichtigstes Werkzeug, um diese Welt zu verändern. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass du nicht auch Dinge tun sollst, verstehst? Also nicht nur, so, seid ein Täter des Wortes, heißt es ja auch. Ja? Aber es beginnt mit deinen Worten. Wenn du nie Dinge neu sprichst, wenn du nie Dinge neu in Existenz sprichst, wenn du nie Dinge aussprichst, dass sie werden, dann werden sie auch nicht. Das muss dir immer klarer werden. Weißt? Die Dinge in deinem Leben beginnen sich zu bewegen in dem Moment, wo du beginnst zu sprechen. Im Geist. Vorher bewegt sich nicht viel. Sondern sagst du immer, ja, Gott muss es halt machen und schauen wir mal. Und ja, ja, doch, vor einem halben Jahr habe ich mal in mein Traumbuch reingeschrieben, ich möchte gerne bis zum Jahr 2015 das und das erleben und so weiter. Und ja, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann warten Sie noch heute. Weil es nie ein, der Deal mit Gott ist nie ein Deal mit deiner Passivität. Gott hat keinen Deal mit Passivität. Gott hat nicht sich verpflichtet, Dinge zu tun, unabhängig von dir als Sohn. Das heißt, es ist auch nicht, dass du den ganzen Tag zwanghaft rumlaufen musst und ständig sprechen musst. Aber der Heilige Geist, was ist Teil deiner Gemeinschaft mit Gott, ist Teil deiner Kommunikation mit Gott, ist Bitten, ist Proklamieren, ist auch Fürbitte, das vielleicht noch zum Schluss als letzten Punkt, Fürbitte, ja, ist Gebet für andere ein wichtiger Schlüssel, um selber auch in der Freiheit zu gehen, weil die Liebe lässt dich von dir selber wegschauen. Das ist total wichtig, weil wenn du dich nur immer auf deine eigene kleine Welt konzentrierst, kann es sein, dass du sehr eng wirst und dann kann es sein, dass Gottes Wirksamkeit auch in deinem eigenen Leben gebremst wird, weil schon bei Hiob heißt es, dass Hiob hat seine Wende erlebt und seine Gebete für sich selber wurden erhört. In dem Moment heißt es im Hiob, ist ganz interessant, am Schluss vom Buch Hiob, kannst du nachlesen, in dem Moment hat er selber den Durchbruch erlebt und Gott hat ihm doppelt und dreifach wiedergegeben, was er verloren hatte, als er begonnen hat, Fürbitte für seine Freunde zu tun. Ist interessant, gell? Als er begonnen hat, Fürbitte für seine Freunde zu tun, hat sich sein eigenes gewendet. Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe noch mit Krankheit zu tun in meinem Leben oder mit Schmerzen oder was auch immer, dann sagen, und manchmal sagen dann sogar Leute, ja, da kann ich ja nicht für andere Kranke beten, weil ich habe ja selber noch ein Problem. Und ich sage immer, ja, gerade erst recht. Als Hiob für seine Freunde gebetet hat, wurde sein eigenes Schicksal gewendet. Also wenn du anfängst, an die Kranken zu beten, dann ist es sehr gut möglich, dass während du für andere Kranke betest, kümmert Gott sich um deine eigene Krankheit. Also lass dich nicht abhalten. Während du für Situationen von anderen Menschen betest, während du vielleicht für die Regierung betest oder für Nationen betest oder für die verfolgten Christen betest oder für Israel betest oder für was auch immer betest, während du betest für andere Menschen, wird dein eigenes Schicksal gewendet. Und Gott kümmert sich um deine Sache. Das ist ein Schlüssel. Halleluja. Marina strahlt, weil sie ist immer freitags beim Gebet dabei, gell, bei der Irina. Halleluja. Super, ja, das ist so. Während du Dinge bewegst im Gebet, werden andere Dinge, die dein Leben betreffen, erledigt. Deswegen sagt Paulus, 1. Timotheus zum Schluss, vielleicht letzte Bibelstelle, 1. Timotheus 2, 1 in der Neues Leben Übersetzung sagt er, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Also kannst du für alle Menschen beten. Segne die ganze Welt in Jesu Namen. Für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden, also Regierenden, und andere Menschen in führender Stellung beten, das in einer besonderen Weise, damit wir, und jetzt geht es wieder um uns, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude, denn er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das heißt, du betest für die Verlorenen und Gott kümmert sich um dein eigenes Problem. Du betest für die Kranken und Gott kümmert sich um deine eigene Krankheit vielleicht oder dein Umstand oder was immer. Du betest für die Regierung und Gott gibt dir Frieden, das zu tun, wozu du berufen bist. Du betest für deine Chefs und du merkst plötzlich, wie Gott sich um deine Belange beruflich kümmert. Halleluja. Ein Schlüssel. Fürbitte ist ein Schlüssel. Wichtig bei der Fürbitte ist immer, für alle die unter euch, die auch spezifische Fürbittegabe haben, wichtig bei der Fürbitte ist immer die, Fürbitte betet immer nach oben. Fürbitte spricht immer nach oben. Das heißt, im Wort heißt es wo ist die Stelle? Sprüche 11, Vers 11, heißt es, dass durch den Segen der Gerechten eine Stadt emporsteigt. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, immer empor zu sprechen, immer nach oben zu sprechen, immer positiv zu sprechen. Sehr wichtig, weil manchmal neigen Fürbitter dazu, wenn sie so starke Berufung in dem Bereich haben, neigen dazu, immer das Negative zu säen und das ist ja auch real, aber wenn du dich dann zu sehr auf das Negative konzentrierst, dann kann es sein, dass du irgendwann mal negative Gebete sprichst. Dass du vielleicht sogar manipulative Gebete bist und dass du sagst, jetzt zeig ihm das doch mal endlich, dass er da verkehrt ist oder so irgendwas. Verstehst du, das kommt aber nicht aus der Liebe heraus, sondern es kommt dann aus deinem eigenen Frust oder deinem eigenen, was auch immer, Ärger oder einfach aus dem Negativen, wo du selber da gerade drin bist, kommt es dann raus. Das sage ich ja immer, gerade bei Gebeten für Regierung und Politik und so weiter, ist es total wesentlich, Ja, weil du kannst vergessen, weißt du, wenn du eine Nachricht hörst und du bist einfach aufgebracht, weil du sagst, das hängt ja auch sehr stark davon ab, wie die Nachricht rüberkommt, was weiß ich, du merkst schon dem Nachrichtensprecher an, dass er selber sauer ist über die Situation und dann denkst du, ja, da müssen wir jetzt beten, dass es mal anders wird und so weiter und so fort. Ich sage dir, kannst vergessen. Hat keine Power, ist reine seelische Geschichte. Reine seelische Geschichte. Du musst erstmal frei werden von deiner seelischen Betroffenheit und in den Bereich des Geistes gehen. Und da bist, musst du vor allen Dingen positiv sein. Du musst immer positiv sprechen. Wenn du selber auch Politiker negativ festlegst, bete nicht für sie, weil sonst geht es nur nach hinten los. Du musst für die du betest, musst du immer eine positive Einstellung haben. Das heißt, du musst wollen, dass diese Personen nach oben kommen. Du musst wollen, dass diese Personen gesegnet sind. Du musst wollen, dass diese Person Gott kennenlernen. Du musst wollen, dass diese Person einfach in allen Bereichen ihres Lebens, dass es ihnen gut geht. Das musst du wollen. Ansonsten bete nicht. Amen. Ich sage immer zu Leuten, zum Beispiel dich bedroht fühlst von mir, jetzt zum Beispiel als Leiter oder so, oder Angst hast vor mir oder wie auch immer, dann bete nicht für mich. Weil dann wirst du Dinge beten, die verkehrt sind. Definitiv. Und das ist dann Manipulation. Ja? Manipulative Gebete aber wirken von der Kraft her wie Hexerei. Das heißt, es sind negative Pfeile im Unsichtbaren. Und das ist die Gefahr bei den Fürbittern, dass sie anstatt positive Pfeile negative Pfeile abschießen. Aber du sagst, das ist nicht meine Sache. Amen. Sag, wir sprechen positive Gebete. Wir segnen. Wir sprechen nach oben. Wir sprechen das Gute. Wir sprechen aus Liebe. Das heißt nicht, dass du nicht Dinge siehst, verstehst du? Dass du siehst die Wahrheit. Die Liebe sieht auch die Wahrheit. Natürlich sieht die Liebe, wenn jemand ohne Gott unterwegs ist, dass es verkehrt ist. Natürlich sieht die Liebe, wenn jemand sündigt, dass das Sünde ist. Natürlich sieht sie das. Aber die Liebe verdammt nicht und die Liebe kriegt kein negatives Motiv. Und die Liebe ist nicht genervt und die Liebe ist nicht ungeduldig, sondern die Liebe spricht nach oben im Positiven. Halleluja. Und das ist unser Herz. Auch bei der Fürbitte, bei allem, was du betest für andere, sei immer in diesem positiven, in dieser positiven, nach oben sprechenden Haltung. Selbst wenn du Dinge siehst, die bereinigt gehören oder erledigt gehören oder anders werden müssen, aber sprich immer nach oben. Verstehst? Und nicht aus dieser seelischen Betroffenheit. Gerade auch bei der Politik sage ich immer, du kannst nur für politische Sachen beten, wenn du selber frei bist von der Politik. Du wirst nur die richtige Einsicht haben, im Politischen richtig zu beten, wenn du selber frei bist von jeglicher Betroffenheit. Wenn du im Fernsehen hörst, was weiß ich, wow, jetzt werden die Renten gekürzt, oder als Beispiel, zurzeit werden sie eher erhöht, aber sagen wir mal als Beispiel, sie werden jetzt gekürzt und so, und du hast Angst um deine Rente und sagst, fängst du gleich an zu beten und sagst, jetzt mal diese soziale Ungerechtigkeit in Deutschland, es muss jetzt mal anders werden und so weiter. Das kannst du vergessen. Oh, ja, ja. Ich glaube, dass es auch bestimmte Salbung gibt und das spreche ich auch frei über Einzelnen. Einzelne werden Salbungen kriegen, auch für bestimmte Dinge, gerade auch im politischen oder wirtschaftlichen zu beten mit echter göttlicher Einsicht. Das ist Salbung, das ist eine Wirksamkeit. Ich glaube, dass Gott mir da ziemlich stark was gegeben hat, gerade wenn es um politische Dinge geht. Das weiß ich seit Jahren und immer wieder merke ich das. Und ich bete Dinge und die werden dann tatsächlich auch so in diesem politischen, weil Gott mir Einsicht gegeben hat, der geistliche Einsicht, wie Zusammenhänge sind. Ich stelle aber immer wieder fest, ich wundere mich dann selber immer, aber es ist tatsächlich so, die allermeisten Christen haben das nicht. Und deswegen sage ich auch meistens nicht öffentlich, wie ich bete, politisch. Weil sonst habe ich immer die einen gegen mich und die anderen für mich und es ist alles ein Käse. Ja, weil der natürliche Verstand ganz anders tickt. Gott hat es sich tatsächlich. Und ich glaube, wir sind dazu bestimmt, auch als Herrlichkeits- und Wunderzentrum, sind wir dazu bestimmt, wirklich im Geist zu regieren, im Geist Dinge zu bewegen über dem Land. Halleluja. Ich glaube, dass es im Geist über Deutschland gerade wirklich ein total offenes Fenster gibt, wo wir durch dieses Land hochsprechen können. Ich sehe Deutschland nicht negativ, überhaupt nicht. Ich sehe natürlich Dinge, die nicht gut laufen, aber ich sehe auch andere Dinge, die laufen gut. Und ich sage eins, im Endeffekt wird alles dazu dienen, dass der Leib Christi das Evangelium effektiv und in Freiheit verkündet und dass eine neue Begeisterung für Jesus in dieses Land kommt. Halleluja, dass Erweckung in dieses Land kommt. Und es wird dazu dienen. Und wir haben ein offenes Fenster dafür. Also alle die, die so, das so runtersprechen und so negativ sprechen, tu es weg. Das ist der falsche Geist. Verstehst du? Das ist ein Fluchgeist. Wenn die, die eigentlich gesetzt sind, die Gerechten, die eigentlich gesetzt sind, ein Land hochzusprechen, wenn die es runtersprechen, und das machen leider auch viele Christen, sagen, ja, das ist Sodom und Gomorra und überhaupt, da kommt nur noch das Gericht und so weiter. Ja, wenn wir das alle sprechen, dann kommt es. Definitiv. Aber Gott hat mir was anderes gezeigt. Das soll ich nicht machen. Halleluja. Und dann zeigt er dir konkrete Strategien an bestimmten Punkten. Und dann zeigt er dir Dinge und sagt, und da musst du jetzt so reinsprechen. Und da musst du jetzt so reinsprechen. Aber meistens sage ich es nicht öffentlich, weil sonst gibt es immer große Diskussionen. Sagen, ja, ist das jetzt wirklich richtig und ich habe das aber anders gedacht. Und ich habe da aber die Offenbarung. Und dann kommen alle so halbfertigen Erkenntnisse, die irgendjemand hat, die aber nicht aus dem Geist raus sind. Deswegen, ich empfehle einfach, wenn du effektiv lernen möchtest, auch zu beten in diesem Bereich, dann komm in die Gebetsgruppe freitags bei der Irina, für alle Mitarbeiter ist das offen, da wird aus dem Geist geführt gebetet. Halleluja. Oder einfach auch sonst, wir lassen uns immer leiten, auch wenn wir Sachen öffentlich beten oder wie auch immer. Aber bitte du den Heiligen Geist, dass er dir Einsicht gibt. Und die Dinge, wo du keine Einsicht hast im Geist, da lässt einfach die Finger davon. Die lässt einfach. Da betest am besten gar nicht, verstehst du? Sondern besser gar nicht zu beten, als falsch zu beten. Tatsächlich so, weil du hast ja Kraft in dem, was du machst. Fürbitte, wenn du Fürbitte tust, hat es Kraft. Wenn du für Menschen bestimmte Dinge betest, dann hat es Kraft. Dann kommen bestimmte Dinge zustande. Ja? Dann geht es in eine bestimmte Richtung. Halleluja. Und ich will, dass es in eine positive Richtung geht. Halleluja. Mit dir, mit unserer Gemeinde, mit Glory Life insgesamt, mit all den Gemeinden, mit unserer Nation, mit unserem Kontinent, weltweit mit dem Leib Christi, dass es aufwärts geht, dass es weitergeht und dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Amen. Bist du da dabei? Halleluja. Stehen wir mal auf zusammen zum Schluss. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein mächtiges Wirken, Herr. Vater, zum Schluss jetzt dieser zwei Stunden über Gebet, über Kommunikation mit dir, setze ich jetzt einfach diesen Geist des Gebets frei, Herr. Noch stärker. Du hast schon mal vor einigen Wochen begonnen, bei uns in der Gemeinde stärker den Geist des Gebets freizusetzen. Aber Vater, jetzt heute Abend, wo das Thema ist, setze ich diesen Geist des Gebets nochmal in einer stärkeren Dimension frei. Halleluja. Wer möchte das, dass der Geist des Gebets ihn noch stärker erfüllt, übernimmt? Halleluja. Dass du Dinge siehst, Dinge weißt, Dinge erkennst, aus dem Geist eingetunt, eingeklinkt bist in diesen übernatürlichen Willen Gottes und aus diesem Willen Gottes heraus betest, sprichst und es ist. In Jesu Namen, Vater, ich setze das Schwert deines Geistes, nämlich dein Wort, setze ich frei auf den Lippen der Gläubigen, Herr. Und du hast ihnen diese Lippen gegeben und du hast ihnen diesen Mund gegeben, Herr, um zu sprechen und es geschieht, Herr. Und du nimmst diese Worte, die von ihren Lippen kommen, nimmst du, wenn sie die Worte deines einzigartigen Sohnes Jesus Christus selber wären, Herr. Herr, und wir bitten Dinge und sie werden uns, Herr. Und wir dekretieren Dinge und sie kommen zustande. Herr, und wir tun Fürbitte für andere Menschen und sie werden verändert und sie werden gesegnet. Und wir tun Fürbitte für unsere Regierung und sie steigt nach oben und sie ist gesegnet. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, für diesen Geist des Gebets. In Jesu Namen, Herr, in deiner Gemeinde, Herr, unter den Söhnen und Töchtern Gottes, Herr, füll jeden Einzelnen jetzt, füll jeden Einzelnen, füll jeden Einzelnen, füll jeden Einzelnen, füll jeden Einzelnen mit diesem Geist des Gebets jetzt. Oh, füll, Heiliger Geist, füll, Heiliger Geist, wow, schicki, füll, Heiliger Geist, füll, wow, füll, Heiliger Geist, wow, füll, Heiliger Geist, hey, hey, hey, wow, füll, Heiliger Geist, füll, Heiliger Geist, füll, Heiliger Geist. Füll, Heiliger Geist. Füll. Empfang einfach, empfang einfach, empfang einfach. Halleluja. Empfang einfach. Das ist der Geist des Gebets. Halleluja. Danke, Vater. Danke. Es wird richtig in dir hochbabbeln. Richtig in dir hochbabbeln wird's. Halleluja. Oi, oi, oi, oi, oi. Richtig in dir hochbabbeln wird's. Danke, Vater. Halleluja. Richtig in dir hochbabbeln wird's. Oh, shakarada. Sprudeln. Sprudeln. Empfang einfach, da wo du bist. Empfang einfach. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, empfang einfach in Jesu Namen. Danke, Vater. Wow, danke, Heiliger Geist. Danke, dass allein hier in diesem Raum heute Abend das Potenzial ist, Herr, um diese ganze Nation zu verändern, Herr. Danke, Herr, dass alleine die Zahl der Söhne und Töchter Gottes, die hier heute Abend anwesend ist, in sich die Power haben, Herr. Herr, um diese Nation, sogar diesen Kontinent zu verwandeln, Herr, und dein Reich hier auf die Erde zu holen, Herr, wie im Himmel, so auf Erden. Vater, danke für dein Feuer. Danke für diesen Geist, Herr. Danke für deine Führung. Danke, dass deine Kinder deine Stimme hören, Herr. Danke, dass deine Schafe deine Stimme hören. Hören, hören, was du sagst, Herr. Hören, was du sagst, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr. Das ist deine Zusage, Herr. Das ist deine Zusage. Wir hören deine Stimme. Halleluja. Wir hören deine Stimme, Vater. Wir hören deine Stimme. Wir hören deine Stimme. Wir sind eingetuned auf diese Frequenz, Herr. Wir sind im Raum des Geistes heute Abend. Wir sind im Raum des Geistes. Alles ist möglich. Alles ist möglich in diesem Raum des Geistes. Oh, Fall, Heiliger Geist. Fall, Fall, Fall, Fall, Fall, Fall, Fall, Fall, Fall. Oh, Heiliger Geist, ich bitte dich, verteile spezifische Gebetsaufträge auch, Herr. Herr, einzelne wirst du berufen, für Politik zu beten, Herr. Einzelne wirst du berufen, Herr, für Kranke spezifisch zu beten. Einzelne wirst du berufen, spezifisch für Verlorene zu beten. Herr, du wirst uns berufen, zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Dinge zu beten, Herr. Für unterschiedliche Bereiche. Aber ich danke dir auch, Heiliger Geist, dass du heute Abend spezifische Salbungen des Gebets freisetzt, Herr. Für verschiedene Bereiche in Jesu Namen, Herr. Vollmacht und Autorität für verschiedene Bereiche in Jesu Namen. Vollmacht und Autorität für verschiedene Bereiche in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, füll sie. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wow. Danke, Heiliger Geist. Oh, füll sie. Wow. Füll ihn. Wow. Schicke. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Wow. Füll sie. Empfang einfach. Weißt du, unabhängig davon, ob ich dir die Hand auflege, du empfängst. Du empfängst. Du wirst einfach eingetun. Oh, du wirst eingetun. Spezifisch. Spezifisch. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns wirklich das Schicksal auch unserer Umgebung, unserer Region, unserer Nation wirklich gegeben hast, in die Hand gegeben hast, als Christen, als Leib Christi, Herr. Herr, und wir nehmen diese Verantwortung wahr, Herr. Und wir sagen, Heiliger Geist, führe und leite uns, Herr. Heiliger Geist, sprich zu uns, Herr. Heiliger Geist, wir stellen dir konkrete Fragen und du gibst uns konkrete Antworten. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke, Heiliger Geist. Wow, wow, da ist so viel da im Geist. Halleluja. Shikara basandala.